Kundgabe 5747. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.08.1953. Glaube an Mission Jesu Christi. Rechte Unterweisung. Was euch Menschen zum Heil gereichen soll, das leite ich euch zu. Im Kampf um das Bestehen eurer Willensprobe auf Erden drohet ihr zu versagen, weil ihr nicht die rechten Mittel anwendet, weil ihr noch schwachen Willens seid und nicht den Weg gehet, der euch Stärkung eures Willens sichert. Den Weg zu Jesus Christus. Der Glaube an Jesus Christus und sein Erlösungswerk ist das einzigste und sicherste Mittel zum Bestehen eurer Willensprobe. Aber gerade dieser Glaube fehlt der Menschheit. Und darum muss er als erstes im Menschen wieder erstehen, weil ohne ihn einfach das Erreichen des Zieles unmöglich ist. Darum soll das Wissen um Jesus Christus, um seine Menschwerdung und sein Erlösungswerk in den Menschen vorerst wieder lebendig werden. Sie sollen recht belehrt werden darüber, welche Mission der Mensch Jesus zu erfüllen hatte auf Erden, warum diese Mission nötig war und warum die Seele des Menschen Jesus sich erbot, dieses Erlösungswerk zu vollbringen. Es soll den Menschen wahrheitsgemäß Kenntnis gegeben werden über den göttlichen Erlöser, auf das der Glaube nun erstehen und lebendig werden kann, weil dann auch das Erreichen des Zieles auf Erden sicher ist. Um nun die Menschen recht zu unterweisen über dieses Problem der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus, ist es auch nötig, ihnen weiteren Aufschluss zu geben über die Schöpfung und deren Zweck, über den Ursprung der Geschöpfe und Anlass des gesamten Schöpfungswerkes. Der Mensch soll erfassen können, worin die Mission Jesu Christi bestand, auf dass er nun auch sinn- und zweckgemäß lebt auf Erden und, weil er selbst zu schwach ist dazu, die Hilfe Jesu Christi in Anspruch nimmt. Es muss der Mensch wahrheitsgemäß belehrt werden, damit er sein Erdenleben recht nützet, damit es nicht vergeblich gelebt wird ohne Erfolg, ohne zur geistigen Vollendung zu gelangen, die der Mensch wohl erreichen kann, wenn er sich nur der rechten Mittel bedient. Was einst als mein Wort den Menschen durch Jesus Christus gelehrt wurde, ist für viele Menschen nur ein totes Wort, das sie wohl sich eingeprägt haben als Ergebnis ihrer Erziehung, das aber noch nicht zur Auswirkung gelangen konnte, weil es nicht bis zum Herzen drang. Die Menschheit wertet dieses Wort nicht aus. Sie nimmt an verbildeten Lehren Anstoß und glaubt sich berechtigt dazu, alles abzulehnen. Sie lässt mein Wort nicht lebendig werden durch den Geist. Und immer wieder versuche ich, mein Wort so lebendig zu gestalten, dass sie selbst das Leben spüren, das in ihnen ein Verlangen erwacht, ständig von mir angesprochen zu werden. Und ich kann dies nur in der Weise, dass einem jeden Menschen das geboten wird, was ihn anspricht. Denn ich will auch die Menschen gewinnen, die keinen Kontakt mehr haben mit mir, die nichts gelten lassen wollen, was ihnen bisher als kirchliches Wissen bekannt ist, die sich lösen möchten von allem und von mir nun wieder gefangen werden sollen, die ich in Liebe verfolge, um sie doch wieder zu bewegen, mich anzuhören und Stellung zu nehmen zu meinem Wort. Und ich brauche hierfür mir ergebene Diener, die nun in meinem Auftrag, in meinem Willen tätig sind, die meine Ansprache anhören, sie festhalten und weiterleiten. Ich brauche Menschen, die sich vom Gefühl leiten lassen, durch das ich selbst zu ihnen spreche. Ich brauche Menschen, die mir keinen Widerstand leisten, die ich belehren kann so, dass sie mit dem nun empfangenen Wissen arbeiten können und dies auch tun in der Erkenntnis der Wichtigkeit ihrer Aufgabe, den Menschen mein Evangelium zu bringen als lebendiges Wort, so wie es von mir ausgegangen ist. Nur dieses lebendige Wort kann wieder zum Leben erwecken. Es muss Jesus Christus verkündet werden mit allem Eifer, weil die Menschheit in Gefahr ist, unerlöst zu bleiben, weil sie ihn nicht mehr anerkennen will und doch anerkennen muss, soll die Erdenlebensaufgabe erfüllt werden. Und das soll wieder den Zweiflern Beweis sein, dass ich selbst es bin, der sich kundgibt, dass Jesus Christus bekannt wird durch mein Wort und das Bekennen von jedermann gefordert wird, der zum Leben gelangen will. Und wer ernsten Willens ist, in der Wahrheit zu stehen, der wird darin den Beweis finden, dass ich selbst als Geber einer Lehre zu erkennen bin, die Jesus Christus und sein Erlösungswerk allem anderen voranstellt und die Menschen zum Heil führen will, das nur in Jesus Christus gefunden werden kann. Amen.